WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer freitags eine Freithemennacht, eine Freithemenrunde. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder wenn ihr mit mir diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 16 Jahre alt und heißt Robin. Hallo Robin. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ich habe ein Alkoholproblem und ich bin recht jung, deswegen finde ich das sehr tragisch. Ja, und ich weiß nicht, wie ich damit aufhören soll. Was heißt Alkoholproblem, Robin? Wie viel trinkst du? Also ich trinke auf jeden Fall eine Wodkaflasche und ein paar Bierchen, so 10. Am Tag? Ungefähr. Am Tag. Eine Wodkaflasche und ein paar Bierchen am Tag, mit 16 Jahren? Ja. Heute auch schon? Heute auch schon. Also ich habe mich jetzt zurückgerissen, damit ich nicht so drauf bin, damit sie das nicht so hören, aber ich habe schon was getrunken, ja. Mhm. Und wie lange geht das schon so? Seitdem ich 9 bin. Wie kam das, dass du mit 9 an den Alkohol rankamst? Ich hatte familiäre Probleme und dann kam das einfach so. Dann hat mein Onkel, das ist so gesagt mein Ziehpapa, und der meinte dann, das kann man dann mit Bier lösen für kurze Zeit, dann fühlt sich das alles ganz toll an, das Leben. Echt, das hat damals ein Onkel einem 9-jährigen Jungen gesagt? Ja. Was ist denn das für ein Onkel? Aber erzähl mal weiter. Ja, und dann hat der Onkel, ich habe noch nichts Hartes getrunken. Er hat mir dann Bier geholt, dann habe ich das getrunken und ich fand das so gut, weil als ich in diesem Rauschzustand war, dann, das hat sich alles gelöst von mir und dann kann ich frei sein und das ist wie eine neue Welt halt. Mhm. Was waren das damals für familiäre Probleme, die du hattest? Meine Eltern haben sich getrennt, die hatten einen Riesenzoff und ich kam da nicht drauf klar. Ich habe das noch nicht so richtig begriffen, was da passiert ist und als mein Vater dann weg war, ich habe bei meiner Mutter gelebt, bis ich 11 war, seitdem wohne ich jetzt im Wohnheim und ich fand das immer schrecklich und ich kam da nicht drauf klar und dann habe ich mir immer so Bierchen getrunken, damit das alles von mir weggeht. Mhm. Ich bin davor geflüchtet. Ja, du wohnst jetzt im Wohnheim mit anderen Leuten zusammen? Ja, 4 Stück insgesamt. Da gibt es ja auch Betreuer. Richtig. Kriegen die das mit, dass du so viel Alkohol trinkst? Nein, also ich mache das zum Beispiel wie beim Rauchen. Ich trinke unten vor der Tür und entsorge die Flasche dann so, dass man sie nicht wiederfindet. Also die wissen es, glaube ich, nicht. Was machst du denn? Ja, bitte? Wenn die mich dann auffinden, dann meistens schlafe ich dann schon. Mhm. Weil ich schlafe sehr früh, damit die das nicht merken. Und dann machen die mich auch nicht wach und fragen, wie geht's mir und was habe ich am Tag erlebt. Also ich schlafe dann schon sehr früh, damit die meinen Alkoholrausch nicht zumerken. Wer weiß denn überhaupt von deinem Alkoholproblem? So gesehen nur mein Freund. Also mein bester Freund, der heißt Danny. Wie alt ist der? 19 Jahre alt. 19, ja. Ja, und der weiß davon. Er hat auch ein Alkoholproblem. Wir sind so auf einer Wellenlänge. Das heißt, ihr sauft euch gegenseitig immer einen an? Ja, ja. Der ist jetzt auch gerade hier anwesend. Also ja. Wir sind beide hier. Was ist denn mit diesem dubiosen Onkel, der dich damals als Kind quasi zum Alkohol verführt hat? Wo ist der heute? Ja, der ist jetzt, er wohnt in Sachsen. Und hast du mit dem Kontakt weiterhin? Nicht mehr, nein. Weiß der? Zu meinem Vater keinen Kontakt mehr, zu meinem Bruder keinen Kontakt mehr, zu meiner Mutter habe ich relativ, ich habe schlechten Kontakt, aber nicht so guten. Hm. Also ich habe kaum Kontakt zu ihr. Ich sage ihr Hallo, wie geht's? Und aber Umarmung oder sowas, wie hab dich lieb oder so, hört man nicht. Hm. Dieser Onkel, weiß der, was der angerichtet hat? Ich glaube nicht, nein. Wir haben es schon so lange nicht mehr gesehen. Ja. Du bist 16 Jahre alt, da macht man entweder eine Lehre oder geht noch zur Schule. Wie ist es bei dir? Ich gehe noch zur Schule. Ah, du gehst zur Schule? Ja. Was für eine Schule? Eine Förderschule. Ja? Ja. Sitzt du da, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du da irgendwie auch angetrunken im Unterricht? Ja, so kann man sagen. Und die Lehrer, wie reagieren die darauf? Ich glaube nicht, dass sie es merken. Also sie sprechen mich nicht drauf an. Ich glaube nicht, dass sie das merken. Mhm. Ja. Nur kostet das ja auch Kohle. Jeden Tag eine Flasche Wodka, auch wenn es billiger Wodka ist. Ja, aber die, also ich, meistens, sehr, sehr selten trinke ich eine Flasche Wodka alleine. Also ich kriege ja Geld von meinen Erziehern. Mhm. Und meistens teilen wir uns das Wodka-Geld, also wenn wir uns eine Flasche Wodka kaufen, sagen wir, wir sind 4 Leute. Dann teilen wir uns das durch 4 und dann kommt da nicht so eine Summe raus, dass ich jetzt sage, das ist zu viel. Mhm. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du eigentlich nur mit deinem Freund trinkst. Wer sind die anderen beiden? Ja, unterschiedlich hört, wenn ich zum Beispiel, bei uns ist ein Freibad in der Nähe, mhm, und da sind auch Grillplätze. Und wenn ich an den Grillplätzen bin, dann sind auch Leute, mit denen trinke ich mir dann ein und da ist mein Freund halt auch dabei. Aber da sind dann auch Leute, die ich gar nicht kenne, die geben dann Geld dazu und dann trinken wir uns ein. Verstehe. Ich finde das ganz erstaunlich, Robin, dass du, und finde es toll und möchte zunächst auch mal ein Kompliment machen, dass du angerufen hast. Dankeschön. Ja, dass du schon dieses Bewusstsein hast, immer mit 16 Jahren, dass da was so eklatant schief läuft. Ich finde auch, da läuft das richtig schief. Ja, ich merke, dass das schief läuft und ich möchte auch andere Leute davor warnen, nie Alkohol anzubringen. Mal ein Bierchen am Abend ist okay, aber nicht so. Ja. Nur weil man ein Problem hat, sollte man nicht anfangen zu trinken. Man sieht ja, was dabei herauskommt bei mir. Genau. Von der Gesamtschule auf einer Sonderschule zu fliegen, das ist schon recht schlimm. Das ist eine gute Warnung, aber jetzt geht's ja auch erstmal um dich und um das Problem, dass du da rauskommst. Am besten zusammen mit deinem Freund. Ist denn dein Freund auch willens, etwas zu machen und zu unternehmen? Sieht er das Problem auch als Problem? Das bezweifle ich. Ah ja, gut, dann musst du mit dir. Also er möchte auch aufhören. Wir haben auch schon mal ungefähr eine Woche aufgehört zu trinken. Mhm. Und also ich würde ja auch mal sagen, gerade in deinem Fall ist es wirklich sehr, sehr schlimm gelaufen. Nämlich, dass ein Erwachsener, der es nur wirklich wissen muss, ein Kind zum Alkohol verführt hat. Das ist unverzeihlich. Es ist auch unverzeihlich. Ich bereue mein Leben auch so in dem Sinne, dass ich das angefangen habe. Ja, aber dennoch, Robin, du bist erst 16 Jahre alt und du hast jetzt ein Problembewusstsein, was ich sehr gut finde. Und du kannst wirklich, wenn du das jetzt willst und wenn du alles jetzt in die Wege leitest, wir sind ja gerne behilflich dabei, kannst du das Steuer umreißen, dann bist du in einer gewissen Zeit vom Alkohol komplett weg. Das wäre der beste Weg. Ja, das wäre der beste Weg. Aber wenn ich nicht trinke, dann... Wie soll ich sagen, sind Sie Raucher? Nein, bin ich nicht. Ach so, ja, dann kennen Sie das nicht. Weil das ist zum Beispiel so, wenn man nicht trinkt, dann ich fange an zu zittern, ich werde aggressiv. Mhm. Und Robin, das ist mir alles bekannt, das weiß ich. Das wird auch am Anfang eine gewisse Schwierigkeit sein. Deswegen ist mein Ratschlag an dich, und wir unterstützen dich gleich noch ein bisschen mit Rat und mit Tat, weniger aber mit Rat, dass du zu einem Fachmann musst, zu einer Suchtberatungsstelle, und dass du unter ärztlicher Aufsicht dich von dem Alkohol entwöhnen musst. Mhm. Das ist ein Schritt, das ist jetzt ein krasser Schritt, den du unternehmen musst. Ich glaube, dass du es nur am besten kannst mit professioneller Hilfe, also mit Leuten, die Ahnung haben davon, dass die dich begleiten. Und dann ist es zu schaffen. Es gibt tausende Millionen von Menschen, die mal Alkoholiker waren, lange Alkoholiker waren, die haben das geschafft. Dann schaffst du das auch. Ja. Du bist du willst es, ich merke das. Und wenn man das. Ich will es sehr. Und mein Freund steht gerade neben mir. Zum Beispiel, mein Freund, der Dennis, der hat jetzt gerade eine Bierflasche, also eine Dose in der Hand. Mhm. Und wenn ich das sehe, das ist einfach dieser Gruppenzwang, sag ich mal, dann will man mittrinken. Mhm. Ja, genau. Das mal schon, Bruder. Nee. Ja. Ja, komm. Robin, ich schlage dir jetzt Folgendes vor. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du nochmal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Und die gibt dir mal einen Plan an die Hand, was du tun solltest in der nächsten Zeit. Und wenn du diese Schritte befolgst, wenn du da wirklich rangehst, tatkräftig von deiner Seite aus, bin ich sehr guter Dinge, dass du das schaffst. Und würde sehr gerne mit dir in einem halben Jahr nochmal sprechen, wie die Sache ausgegangen ist. Also in einem Jahr rufen Sie mich dann nochmal an? Oder? Nee, du meldest dich in einem halben Jahr bitte nochmal bei uns über Mail. Alkohol! Ja, das mache ich dann. Das machst du. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen, okay? Ja, ich möchte Ihnen noch eins sagen. Ich finde Ihren Job richtig toll und ich finde einfach bewundernswert, dass Sie sich jeden Abend oder Nacht, sag ich mal, so viel Zeit nehmen für Leute, die sich beraten lassen wollen, dass Sie sich das einfach anhören und so gut einen Job machen. Also ich finde Sie klasse. Dankeschön. Sehr nett von dir, Robin. Also jetzt legen Sie bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Das machen wir. Ich wünsche Ihnen noch eine richtig schöne Arbeit und einen schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Dankeschön. Das war mal ein freundlicher junger Mann. So, Dennis, 26. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Domian. So, Dennis, jetzt reden wir beide. Um was geht's? Ja, es geht darum, zuerst musst du wissen, dass ich blind bin. Du bist blind, von Geburt an? Ja. Ja. Mhm. Und, du musst wissen, dass ich, einmal die Woche gehe ich zum Kegeln. Und, in so einem Verein. Darf ich mal kurz dazwischen fragen? Wenn ein Blinder kegelt, wie geht denn das? Mhm. Da siehst du ja gar nicht, wo du die Kugel hinwirfst. Das wurde ich gerade auch schon gefragt. Also es ist so, man kann das ja so erfüllen, dass links und rechts diese Gossen sind, mhm, wo die Kugel nicht rein soll. Mhm. Und in der Mitte ist ja ein, sage ich mal, gerader, wie soll ich das sagen, ein gerader Lauf, wo die Kugel entlang rollen kann. Und dann machst du das mit viel Gefühl, führst du die Kugel dann so, dass sie gerade läuft. Genau. Ja, ich verstehe. Ich ahne, was du meinst. Ja, ja, ja. Mit einer gewissen Übung geht das. Und kann man das auch lernen. Ich verstehe. Und, okay, du gehst also kegeln, regelmäßig. Richtig, mhm, ja. Und da habe ich ein Mädel kennengelernt. Mhm. Und das war dieses Jahr im Februar. Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, so, dass sie ja eine wahnsinnige Offenherzigkeit hat und ich höre aus deiner Schilderung, dass du dich in das Mädel verliebt hast, oder? Mann, oh Mann, das geht ja ganz schön schnell. Ja, ich höre so die Begeisterung daraus. Das dachte ich, das kann nur darauf hinauslaufen, dass Dennis verliebt ist. Ist es so? Wenn es nicht schon so wäre, dass sie einen Freund hat. Ja, ja. Gut, ich meine, trotzdem kann man ja verliebt sein. Ja, klar, klar. Also du hast ihn in sie verknallt im Klartext. Ja. Ist sie auch blind? Nein. Wie verliebt man sich als Blinder in ein Mädel? Ja, also das wollte ich ja gerade mal etwas genauer schildern. Also gerne. Ich habe bei ihr eine unglaubliche Offenherzigkeit festgestellt. Mhm. Das wurde mir übrigens schon mal auch von einer anderen, sage ich mal, Kegelkursteilnehmerin, so möchte ich sie nennen, mhm, die aber auch sehen kann, bestätigt. Mhm. Also dieses Mädel, kloppt auch manchmal einen Spruch raus, aber sie weiß ganz genau, ja, da ist die Grenze, ich würde niemals Leute damit verletzen. Also, wenn wir Sehenden uns verlieben, läuft das erstmal über die Optik. Dann findet man jemanden sympathisch oder scharf oder was auch immer. Bei dir ist es, wahrscheinlich hat die Stimme sehr viel zu sagen und eben die Art und Weise, wie jemand spricht, wie er sich gibt und was er sagt. Das macht dann dich bei dir, dass du dich verliebst. Ist es richtig so? Ja. Ja, verstehe. Wie alt ist sie ungefähr? Oder genau? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin ja 26, mhm, und sie ist auf jeden Fall noch jünger. Also ich würde mal sagen 22. Jetzt hast du dich ein bisschen in die verliebt. Und hast aber schon rausbekommen, dass die einen Freund hat. Mhm. Und nun? Ja, und nun? Also es kommt noch etwas hinzu. Und zwar, dass sie nach den Sommerferien aus Paderborn wegziehen wird. Und du wohnst in Paderborn? Und, richtig. Und, ach du je, wohnt weit weg? Das weiß ich noch nicht genau. Also sie hatte mir halt gesagt, sie will jetzt erstmal nach den Sommerferien in Urlaub. Mhm. Und dann will sie halt wegziehen. Mhm. Und ich muss dir sagen, ich habe eine unheimliche Angst davor, sie zu verlieren. Das hatte ich noch nie, außer im letzten Jahr habe ich es halt auch gehabt, weil da im letzten Jahr ist mein Vater gestorben und da habe ich schon gemerkt, wie es ist, wenn man jemanden verliert, den man sehr gern hat. Mhm. Und hast du schon mal eine Beziehung gehabt und warst groß verliebt? Also, das sind zwei Fragen. Hast du eine Beziehung schon mal gehabt? Aber dann ist man ja meistens auch groß verliebt. Also war da schon mal was Großes in deinem Leben, so zwischenmenschlich? Nein. Nein. Nein. Und warst du schon mal so verliebt in jemanden wie jetzt in dieses Mädchen? Nein. Nein. Oh, dann hat es dich aber wirklich erwischt, Dennis. Weiß sie das denn? Nein, noch nicht. Weißt du so, überhaupt jemand da von den Kegelleuten? Ja, also von den Kegelleuten nicht, aber ich habe mit meinen Freunden, die ich abseits dieses Kegeltreffs habe, darüber gesprochen. Hm. Nun hat sie ja einen Freund. Ich meine, das hast du ja natürlich extrem schlechte Karten. Die hat einen Freund und die zieht weg. Also schlimmer geht's ja kaum mehr. Und sie weiß und sie weiß nichts, nicht mal was von dir. Also sie hat schon gesagt, also wir kennen uns schon, das ist schon so. Mhm. Aber wie soll ich sagen, sie mag mich auch ganz gern. Mhm. Also sie ist schon sehr freundlich zu dir und sympathisch und ja, das heißt, also man merkt ja auch, sie nimmt mich auch in den Arm. Mhm. Zum Beispiel. Also es gibt Berührung und körperlich. Also dadurch drückt sich halt auch so ein bisschen so diese offenherzige Art aus. Nur, wenn man verliebt ist, interpretiert man ja jede Kleinigkeit. Und auch so eine Körperlichkeit muss nicht unbedingt was bedeuten. Das kann einfach auch nur eine nette Offenherzigkeit sein, so wie du das gerade beschrieben hast. Vielleicht macht sie das mit anderen Leuten auch, die sie sehr nett findet. Das muss noch nichts bedeuten. Mhm. Ach, lieber Dennis, das ist aber jetzt ein schwieriges Problem. Ich wollte nur sagen, also sie hat auch gesagt, dass sie ganz gerne noch den Kontakt zu mir danach halten möchte. Mhm. Aber und sie hat auch gesagt, zum Beispiel während sie im Urlaub ist, können wir uns auch per E-Mail schreiben und so. Mhm. Und ich weiß nicht warum. Aber ich habe eine unheimliche Angst, sie zu verlieren. Na, ja, die ist auch berechtigt, Dennis. Ich will ja gar keinen, ich will es nicht schön verhaben. Das ist berechtigt. Wenn sie in einer Beziehung ist und glücklich ist, kann das natürlich sein, dass das nie was wird mit euch beiden. Also, Und dann ist mal so die Frage, ob so ein Freundschaft, was man so freundschaftlich nennt, freundschaftlicher Kontakt, ob der nicht auf Dauer dann vielleicht auch zu traurig für dich ist, weil du ja immer eine andere Sehnsucht hast. Glaubst du das? Ja, ich glaube, dass du eine andere Sehnsucht hast, ja. Nein, glaubst du, dass eine andere Freundschaft für mich zu traurig wäre? Vielleicht, ja. Ich kann es dir nur aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn ich sehr in jemanden verliebt war und das nicht funktioniert hat und dann es auf eine Freundschaft habe versucht zu lenken, das oftmals wirklich sehr traurig war, weil man doch andere Sehnsüchte hat. Und da steht immer irgendetwas zwischen einem und der anderen Person. Ich meine, man kann das versuchen. Okay. Man kann das versuchen. Es gibt Menschen, die können das. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Man muss auch schon mal Zwischentöne versuchen. Also ich will dich da gar nicht entmutigen. Wenn du meinst, das ist dir so wichtig, dann versuch das mal eine Weile. Und wenn du merkst, dass dir das zu traurig wird und dich zu sehr belastet, dann kannst du ja immer noch den Schlussstrich ziehen. Mein Freund zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, dass er es für eine gute Idee hält, wenn ich, bevor sie weggeht, noch die Karten auf den Tisch lege, also dass ich so sage, ey, ich bin in dich verknallt, weil zu verlieren habe ich ja eh nichts. Ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Dann weißt du zumindest, woran du bist und musst dir keine falschen Hoffnungen machen. Da musst du natürlich dich warm anziehen. Das kann sein, dass sie sagt, ja, ich finde dich nett, aber ich bin nicht in dich verliebt. Und das tut dann weh. Aber das ist auch eine klare Aussage. Vielleicht ist der Tipp deines Freundes gar nicht so schlecht. So steigerst du dich in Illusionen rein. Sie geht dann irgendwie weg und dann kommt ab und zu mal eine Mail und dann liest du wieder zwischen den Zeilen und so weiter. Ich glaube, dein Freund macht das schon, hat schon dann eine kluge Überlegung formuliert. Würdest du auch so handeln? Ja, vielleicht ja. Ja. Ja,

mit Leuten sprechen, die mit ihrem Körper überhaupt nicht zufrieden sind, weil sie sich nicht schön finden oder weil sie vielleicht krank sind, weil sie eine Behinderung haben und mit der Behinderung nicht klarkommen. Und gerne mit Leuten, die Körperkult, also regelrechten Körperkult betreiben. Zum Beispiel durch extremen Sport, durch extreme Besuche oder sehr viele Besuche im Solarium oder durch häufige Schönheitsoperationen oder was man da alles so machen kann mit dem Körper. Ja, und auch gerne mit Leuten, die sich einfach nur so, wie sie sind, toll finden, einfach geil finden, gut finden. Wenn ihr gerne mit mir über das Thema sprechen wollt, ich und mein Körper, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft natürlich, ihr könnt natürlich dann auch gerne vor der Sendung nächste Woche mit und während der Sendung anrufen, aber jetzt könnt ihr euch anmelden per Mail. Ich und mein Körper, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, und jetzt machen wir weiter mit Marvin und Malte. Guten Morgen. Morgen, hallo. Spreche ich mit wem zuerst? Mit Marvin. Mit Marvin. Ihr seid beide 20 Jahre alt? Das ist richtig, ja. Können wir zu dritt sprechen? Ja, genau. Sehr gut. Hallo, hallo Malte. Hi. Weswegen ruft ihr an? Ja, wir rufen an. Wir wollten ja eigentlich nur mal erzählen, dass wir jetzt seit genau so ungefähr 2 Jahren uns jeden Freitag treffen, um dann eine Sendung zu hören. Auf einem Parkdeck oben, dass wir eine schöne Aussicht dabei haben. Da hören wir eigentlich schon seit 2 Jahren jeden Freitag zu. Das ist ja verrückt. Jeden Freitag trefft ihr beiden Jungs euch, um die Sendung zu hören. Das ist richtig. Auf einem Parkdeck, wo denn? In welcher Gegend? In direkt neben Köln. Wir gucken quasi auf Köln, in Hürth. In Hürth, ah. Also vom Parkdeck aus einen guten Blick auf unsere schöne kölsche Stadt. Ja, das ist genau. Wie kam es denn zu diesem Ritual? Ja, da kam es eigentlich so, wir haben, das ist schon ein bisschen länger her, da haben wir immer freitagsabends heimisch mit so einem kleinen Kofferradio deine Sendung gehört. Ja. Ja, und dann irgendwann hat man dann ein Auto und dann irgendwie hat sich das so eingebürgert. Das ist eigentlich so seit 2 Jahren so ein Ritual geworden. Das ist ja lustig. Wie seid ihr mit der bisherigen Sendung heute zufrieden? Ja, die Sendung heute, die gefällt uns sehr gut, sehr abwechslungsreich. Das freut mich. Aber wenn ihr jetzt so genaue Zuhörer seid, was gibt es denn vielleicht auch an Kritik? Sind wir ja auch offen für. Ja, an Kritik. Manchmal ist so eine Sendung vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, sind ganz viele ernste Themen, vielleicht zwischendurch ein bisschen was Lustigeres oder so, um das ein bisschen aufzulockern. Ja. Marvin. Manchmal ganz entspannt, ne? Wenn dann nochmal jetzt wie gerade die letzte Anruferin, ist natürlich auch eine traurige Geschichte hinter, aber am Anfang ging es ja doch ein bisschen wilder los, ne? Ja. Und das ist dann auch mal eine gekonnte Abwechslung. Das stimmt. Aber wisst ihr, diese Sendung ist ja jede Nacht ein Zufallsprodukt. Und wir können euch, dem Publikum, ja auch nur das anbieten, was bei uns hier reinkommt über die Telefonleitungen. Und das macht die Sache ja auch spannend. Ja, und das ist halt so, dass es manchmal Abende gibt, wo nur Menschen durchkommen mit eher traurigen Themen. Und manchmal ist es schön gemischt und dann können wir es auch gemischt euch präsentieren. Also das liegt gar nicht so groß in unserer Hand, sondern mit was die Leute hier anrufen. Aber wenn wir dich jetzt kritisieren müssten, das wäre ganz, ganz schwierig, weil wir finden wirklich Spaß. Nee, du machst wirklich einen guten Job. Bei dir findet ja jeder ein offenes Ohr und du bist wirklich ein guter Ansprechpartner für jede Sache. Egal, ob es jetzt mal was Ernstes ist oder was Lustiges ist, mit dir kann man ja über alles reden und das schätzen wir schon sehr. Deswegen hören wir uns das auch jeden Freitag zusammen an. Ich danke euch sehr. Das ist ein tolles Kompliment. Das freut mich wirklich. Wenn man 2 Jahre dabei ist, sind bei euch besondere oder eine besondere Geschichte hängen geblieben, die euch beeindruckt hat oder die ihr... Ja, es sind doch mehrere Geschichten. Ja? Welche denn? Ob es jetzt ernst ist, war zum Beispiel einmal, da ging es darum, was er war. Ja gut, ob es jetzt lustig ist, für denjenigen wahrscheinlich nicht, aber zum Beispiel den Erzengel Gabriel. Ja. Du dachte ich wahrscheinlich. Aber natürlich dann solche Sachen, die bleiben in Erinnerung, aber genauso gut irgendwelche ernste Themen, wo dann wirklich häusliche Gewalt oder sonst irgendwas war. Ja. Also Erzengel Gabriel oder mit dem Heinz Georg, der Gummibaum. Der Gummibaum, großartig, ja, natürlich, ja. Genau. Das bleibt natürlich schon auch in Erinnerung. Das sind dann halt Sachen, die man aus dem Alltag oder aus dem alltäglichen Leben überhaupt nicht kennt. Ja, ja, genau. Sachen, die man erfährt, ja. Die man sich, wo man vorher noch nie drüber nachgedacht hat, die man ich gar nicht vorstellen konnte. Genau, ich will euch beiden sagen, ich mache es ja nun wirklich schon sehr lange hier. Oder viele meiner Mitarbeiter sind auch schon sehr lange dabei. Und das ist wirklich für uns auch unter anderem das Spannende, dass immer wieder Sachen auftauchen, Leute auftauchen und Geschichten auftauchen, die, wie ihr es gerade richtig gesagt habt, die man so im Alltag gar nicht mitbekommt. Das erzählt einem ja kein Mensch. Ja, genau. Richtig. Das macht die Sache halt eben spannend. Wenn euer Nachbar in den Gummibaum verliebt ist, das wird er euch nicht auf die Nase pinseln. Ja, genau. Was macht ihr so im normalen Leben? Ja, im normalen Leben. Wir sind quasi vom arbeitsmäßig her beim Zoll und bei der Feuerwehr. Ah, sehr gut. Beide? Beziehungsweise beide in der Ausbildung. Ja, genau. Einer beim Zoll und der andere bei der Feuerwehr. Ja, das heißt, in der Woche habt ihr dann nicht so viel Zeit, uns zu verfolgen. Ja, quasi gar nicht. Deswegen muss das dann immer aufs Wochenende. Ja, noch. So. Aber da fällt mir gerade ein, haben wir wohl noch einen Kritikpunkt. Ja. Und zwar, es wäre schön am Wochenende, wenn da eine Sendung nicht steif kommt, dass vielleicht ein paar Wiederholungen sendet. Ja, das wäre natürlich auch eine Überlegung. Dann muss ich das mal meinen Chefs vorschlagen. Ja, das wäre gut. Sag mal, du bist heute eine tolle, lauschige Sommernacht, zumindest hier im Kölner Raum. Ja. Tolles Wetter draußen. Gleich um 1 Uhr ist die Sendung vorbei. Ich glaube nicht, dass ihr dann schon ins Bett geht. Was macht ihr da noch? Ja, es geht meistens, wenn wir dann noch ein bisschen hier oben, diskutieren noch ein bisschen mal deine Sendung oder erzählen, weil wir uns da auch meistens in der Woche nicht oft sehen durch den Job. Ja. Erzählen wir dann, was es bei uns Neues gibt zum Beispiel. Ja. Also es ist immer sehr entspannt, der Freitag. Und jetzt nicht so oft, dass wir freitags irgendwie in die Stadt fahren und Halligalli machen. Ach so. Das ist mehr so der Samstag. Ach so, das klingt dann in Ruhe aus, dass ihr beiden Jungs euch dann noch ein bisschen unterhaltet und dann war es das auch. Ja, da kann man manchmal bis morgens um 8 gehen, aber so ist das. Und ihr beide seid richtig enge, gute Freunde. Ja, genau. Sehr gut. Wir sind verwandt, wir sind Cousins. Ach so, sehr gut. Marvin und Malte. Das freut mich sehr. Das ist ein schönes Kompliment, dass ich da zwei Jungs jeden Freitag treffe auf einem Parkdeck, uns hören und hinterher über die Sendung diskutieren. Ja, gerne. Ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Wir bemühen uns auch. Und schöne Grüße hier um die Ecke nach Hürth und euch beiden alles Gute. Ja, vielen Dank, die gesprochen zu haben, Domian. Ja, danke schön. Genau. Tschüss zusammen. Schönen Abend noch, mach's gut. Tschüss. Ciao. Das ist ja süß. Das ist ja nett. So, wen haben wir denn jetzt? Rolf. Rolf ist 62. Guten Morgen, Rolf. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Rolf. Was ist dein Thema? Ja, ich habe ja vorher schon mal angesprochen. Ich bin seit dem 18. Lebensjahr mit einem Krankenhauskeim infiziert. Seit 1968. Seit 1968? Ja, ich habe mit 18 Jahren einen Arbeitsunfall gehabt, einen Wegeunfall mit dem Auto. Ja. Knochennagelung. Da sind Keime reingekommen, 68 schon, und habe seitdem kontinuierlich damit zu tun, über 40 Operationen und so weiter. Und das ist natürlich mit sehr starken Schmerzen auch belastet. Ja, natürlich. Ich dachte, das wäre ein Problem unserer jetzigen Zeit. Das gab es damals also auch schon. Ja. Das ist heute, in der heutigen Zeit noch viel größer, dieses überhaupt in der Öffentlichkeit erzählen. Ja, das ist ganz dramatisch. Tausende von Menschen sterben jedes Jahr daran. Wir geben heute an, dass sich 60.000 Menschen da jedes Jahr mit infizieren. Die Zahlen liegen wesentlich höher. Ja. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Ja, und eine große Schuld tragen die Krankenhäuser, weil die sich nicht richtig um die Hygiene kümmern. Ja, man sieht es ja jetzt auch. Die haben zum Beispiel bei uns jetzt im Klinikum diese Desinfektionsstände da aufgebaut, und wenn du dann mal aufpasst, da geht keiner dran, die gehen alle so da durch. Ja, ich habe das auch in einigen Krankenhäusern gesehen, das ist unfassbar. Als Laie, als Nicht-Fachmann in Sachen Hygiene sieht man das, was da schief läuft. Ja. Aber das ist ja unfassbar, seit 1968. Das heißt, beeinflusst natürlich das ganze Leben. Ich wollte gerade sagen, dein ganzes Leben steht ja im Schatten dieser Erkrankung. Ja. Mit allem. Familie, Beruf, alles. Was heißt 40 Operationen? Was und wo hat man da operiert? Ja, die Ursprungsoperation, Nagelung und Nagelentfernung, die Keime drin, dann hat man Spongiosa eingesetzt, also Beckenkammknochen rausgenommen, da eingesetzt, das musste wieder entfernt werden, weil das nicht angewachsen ist und. Dann immer wieder den Knochen geöffnet, das ist ja eine Infektion im Knochen. Also im Oberschenkel, ne? Im Oberschenkel. Im Oberschenkel und dann auch im Knochenmark. Und ich habe auch jetzt im Moment noch wieder so Antibiotikaketten drin sitzen, sieht aus wie so Perlenketten. Wo sind die drin? Ja, im Knochenmark, in der Knochenröhre. Das implantieren die quasi, diese Antibiotika, Ich habe auch jetzt noch ein Knochenfenster sitzen, so etwa so 10 Zentimeter über dem Knie. Das heißt, das wächst natürlich langsam auch immer wieder zu, muss aber dann auch wieder geöffnet werden, um diese Flüssigkeit, die sich bei Entzündungen bildet, dass die ins Gewebe ablaufen kann und das Gewebe absorbiert die dann. Das heißt 40 Jahre Schmerzen. Ja, 40 Jahre Schmerzen. Stand mal zur Disposition, dass man amputiert? Ja, in Bochum-Bergmannsheil. Da habe ich mich aber entschieden, da quasi zu flüchten. Ich habe mir einen Krankenwagen bestellt, bin abgehauen, denn das Problem ist ja folgendes. Das ist bei mir eine Arbeitsunfallgeschichte, wo BG, Berufsgenossenschaft. Und die nehmen einen immer sehr stark in den Mangel. Und damals habe ich natürlich auch noch nicht die Erfahrung gehabt, die ich heute habe. Mhm. Weiß ich sicherlich mehr über die Erkrankung wie mancher Arzt auch. Das glaube ich auch, ja. Und ich habe dann meinen behandelnden Arzt in meiner Heimatstadt angerufen. Mhm. Den kenne ich sehr gut und kannte ich sehr gut. Der hat jetzt aufgehört. Und er sagt, komm nach hier, das können wir hier auch machen. Und der hat das Bein dann gerettet. Der ist operiert worden. Er sagt aber, wenn es auf dem OP-Tisch durchgeht, der Knochen, der ist ja so osteoporotisch wie bei einer Frau nach dem Klimakterium. Der zerbröselt, denn der zerbröckelt dann durch die Entkalkung auch. Mhm. Das ist nicht passiert, das Bein ist erhalten worden, aber eben mit der Folge immer wieder operative Eingriffe und. Ist der Keim denn auch noch woanders in den Körper hingewandert? Nein. Gott sei Dank bisher nicht. Also lokal zentriert an dieser Stelle da am Oberschenkelbecken. Ja, wenn er hochrutschen würde. Mhm. In der Knochenröhre nach oben, dann müsste man amputieren, denn wenn er dann über den Beckenkamm nach oben wandert, dann ist es ja so vorbei. Also dann müsste man amputieren, das ist bisher bei mir nicht der Fall gewesen. Gibt es denn, ich meine, wenn man 40 Jahre behandelt wird, haben die dich doch wahrscheinlich mit allen möglichen Antibiotika schon vollgepumpt. Ja. Gab es inzwischenzeitlich mal eine Reduzierung des Keims, dass es sich etwas zurückgebildet hat? Ja, ich habe immer so Phasen, auch mal 3-4 Jahre, wo ich gar nichts merke. Ich habe aber gerade wieder eine offene Stelle am Oberschenkel, die jetzt langsam wieder zugeht, nachdem ich auch wieder Antibiotikum eingesetzt habe. Es ist auch immer nicht so einfach, mit dem ein wirksames Antibiotikum dann noch zu finden. Ja, aber wir wissen ja alle, wenn wir mal eine Erkältung oder Grippe haben und nehmen mal einmal Antibiotikum ein, was da schon für ein riesen Beipackzettel beiliegt, wird einem Angst und Bange. Aber wenn man immer das nimmt, muss doch dein ganzes Immunsystem alles völlig labil und durcheinander sein. Ja, Gott sei Dank. Es geht bei mir an sich. Ich bin an sich so ziemlich gut drauf, auch gesundheitlich so noch. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Das wird auch überall auch bewundert auch. Ja. Ich habe gerade noch wieder mit dem neuen Chefarzt darüber gesprochen, über meine Erkrankung, weil er neu ist und dann diese sogenannten Altfälle auch mal kennenlernen will, was unter seinem Namen dann auch noch behandelt wird im Krankenhaus. Und der sagt also auch, so ein Fall so lange, das hätte er also auch noch nicht gehabt. Nur es passiert auch heute immer wieder. Gibt es denn jetzt auch oft jetzt mit dem Stand der neuesten medizinischen Entwicklung, gibt es eine Hoffnung, dass du diesen Keim mal ganz verlieren wirst und wieder richtig gesund wirst? Nein. Warum nicht? Gibt's nicht. Nein. Eigentlich wäre Amputation. Man kriegt es nicht raus. Man kriegt es aus dem Knochenmark nicht raus. Diese Keime sind ähnlich wie beim Herpes. Beim Herpes labialis, der sich überall irgendwo an Nervenenden und so weiter festsetzen kann. Mhm. Genauso ist das hier mit den Bakterien auch. Irgendwo bleibt dann noch was sitzen und das kann 3-4 Jahre latent vorliegen. Wenn dann eine geschwächte Immunlage da ist, durch eine Schnupfen und Grippe und so weiter, dann bricht das wieder aus. Das heißt, rein theoretisch kannst du, und wir hoffen, dass alle für dich sehr alt werden, aber du wirst immer mit dieser Krankheit zu tun haben. Ja. Und im schlimmsten Falle droht dann die Amputation. Ja. Und belastet natürlich alles. Familie, Ehe, alles. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie steckt man das, wenn man 40 Jahre sowas hat, wie steckt man das seelisch weg? Ja, ganz schwierig. Und das, wie gesagt, betrifft auch die Familie. Meine Frau hat dann getrunken, Alkohol. Mhm. Ich habe mich dann nach fast 40 Jahren noch scheiden lassen, weil es einfach nicht anders ging. Obwohl ich behaupte mal, es lange versucht habe, ihr zu helfen, 6-7 Jahre auch, aber es ging einfach nicht mehr. Und du meinst, der Auslöser war schon die Belastung, dass es immer auch um deine schwere Erkrankung ging. Ja, die hat natürlich auch dann weitgehend auch im Vordergrund gestanden. Trotzdem natürlich, muss ich sagen, meine Frau hat da sehr viel geleistet, unsere Kinder großgezogen, die sich alle gut entwickelt haben, alle gut im Beruf sind und so weiter. Mhm. Und das ist also schon eine Leistung auch. Konntest du denn in all den Jahren irgendwie noch berufstätig sein? Nein, ich bin mit 45 Jahren in Rente gegangen. Ah ja. Was hast du gemacht? Ich war im Außendienst, im medizinischen Außendienst. Dann immer viel Autofahren, die Medikamente. Ich bin ja auf Morphine eingestellt. Mhm. Und das ist auch an sich gleich meine Endfrage drauf aus. Ich habe also eine neue Partnerin kennengelernt. Mhm. Und ging über eine Zeitungsanzeige. Ging an sich sehr schnell. Wir haben einen Abend telefoniert, 3 Stunden. Und da wusste ich schon halt zu fest. Mhm. Dann haben wir uns 2 Tage später getroffen, seitdem sind wir zusammen. Mhm. Und durch das Morphin, das ist ja so ähnlich wie bei Diabetikern auch, da hat man eben dann auch sexuelle Probleme. Ach, ist das so? Das wusste ich nicht. Ja, ah, ja. Ja. Das heißt, Potenzschwierigkeiten. Ja, genau. Und das ist eben dann natürlich auch könnte ein Problem darstellen, muss ich sagen, ist eine Partnerin, die ich gefunden habe, die sehr offen ist, auch in allen diesen Fragen auch. Und was ich allerdings bisher noch nicht gesagt habe, man könnte quasi nur sexuellen Verkehr haben mit Hilfe von unterstützten Medikamenten, wie zum Beispiel Viagra. Ja gut, aber wenn das doch zumindest geht und wenn du das verträgst wie Viagra, dann ist es doch okay, ja. Dann nimmst du halt sowas. Ja, es geht, damit geht es sehr gut. Ich bin auch ein Mensch, der Nähe gebraucht, womit ich nicht unbedingt Sex meine. Nähe, aber körperliche Nähe. Ich verstehe. Streicheleinheiten, alles das, was man darunter subsumiert. Ja. Natürlich, Sex auch. Man hat man in meinem Alter nicht mehr jeden Tag oder so, aber so 2-3 Mal die Woche ist das schon noch machbar. Also du hast Erfahrungen, es gibt ja auch noch ein anderes Präparat, Levitra, glaube ich, heißt das. Ja, genau. Du hast das schon eingenommen und gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, sehr gute sogar. Ja, aber das ist doch wunderbar gelöst, wenn das so ist. Und, ja, ich freue mich auch darüber. Vor allen Dingen, dass man eben auch wieder jemanden hat, mit dem man vernünftig sprechen kann, mit dem man seine Sorgen auch teilen kann. Und absolut. Ein Mensch alleine ist in der Regel nur ein halber Mensch. Natürlich. Und wenn die Frau auch deine Krankengeschichte kennt und entsprechend auch auf dich eingehen kann, ist das, es ist immer toll, wenn man schwer krank ist und hat eine Liebe, die einen unterstützt. Es ist sowieso schon toll, wenn man eine Liebe hat, aber wenn es einem dreckig geht, weswegen auch immer, ist natürlich eine Liebesbeziehung ein Traum. Ja, wir haben das also jetzt auch so gelöst. Ich habe noch meine eigene kleine Wohnung, die ich mir genommen habe. Mhm. Und wir sind so 3-4 Tage zusammen und dann drei oder manchmal auch 4 Tage bin ich dann in meiner Wohnung. Ja, sie ist noch berufstätig jeder hat so seine eigenen Verpflichtungen auch und allem drum und dran. Es muss ja auch nicht gleich zu eng aufeinander gekettet sein. Ja. Genau. Das ist an sich eine sehr gute Lösung, die wir da haben. Ja, super. Mensch, Ralf, dann ist das ja noch eine gute Perspektive zum Schluss, trotz der schweren Erkrankung. Solange mich die Berufsgenossenschaft mit Gutachten in Ruhe lässt, dann geht's immer noch. Dann wünsche ich wirklich alles Gute, viel Spaß und alles Schöne auch mit deiner Freundin und hoffentlich, dass der Keim sich relativ ruhig verhält. Freut mich, dass ich dich mal an die Strippe gekriegt habe. Ja, das freut mich auch, dass wir haben sprechen können, Rolf. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Und hier ist der Jens und der Jens ist 18. Guten Morgen, Jens. Hallo, Domian. Hallo, Jens. Erstmal großes Lob an deine Sendung, wirklich cool. Dankeschön. Sehr nett, dass du sagst. Gerne. Muss man ja auch. Und was geht's bei dir? Ja, ich hatte, wie soll ich anfangen? Ich habe vor 2 Wochen 1,8 Millionen Euro geerbt. Wie bitte? 1,8 Millionen Euro? Von meiner Oma. Juck. Das muss ich jetzt erstmal verkraften. Das muss ich erstmal verkaufen. Woher hat deine Oma denn so viel Kohle? Also die hatte 2 Geschäfte in Krefeld, also so Wäschereien und so nichts Großes. Aber von meinem Opa halt, der hatte halt damals eine Firma. Mhm. Und das wurde ihr halt überschrieben und sie hat es damals verkauft, anscheinend sehr sinnvoll. Und Und wieso erbst du das und nicht irgendjemand anders? Ja, ich sag mal so, also erstmal, dass meine Oma so viel Geld hatte, wusste ich bis vor 2 Wochen auch noch nicht. Die hat gar nicht auf großem Fuß gelebt. Normal, also ich sag jetzt mal so, wie ein guter Beamter, der lange im Dienst ist. So Gehalt her, sag ich jetzt mal. Ja, wir waren beim Notar und da habe ich das halt erfahren und meine Eltern und keiner hat sonst was geerbt. Ich hatte eben schon gesagt, es kann sein, dass meine Mama diesen Pflichtanteil da gekriegt hat, aber ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, weil die hatten halt ein ziemlich schlechtes Verhältnis. Ach so, daher weht der Wind. Ja. Gibt es da noch andere Enkel oder nur dich? Ich habe einen kleinen Bruder, Nachzügler, aber der hat nichts mit meiner Oma zu tun, weil das von meinem Stiefvater ist. Also bist du der... Du stehst allein im Rampenlicht jetzt. Ja. Sind die anderen neidisch, deine Eltern, deine Mutter? Also meine Mutter habe ich das Gefühl schon, wobei meine Mutter macht irgendwas Werbebranche und mein Schwiegervater ist Ingenieur, die verdient schon gut Geld, aber ich wurde schon gefragt, ob ich das Haus von außen, die Fassade bezahlen würde und ein neues Auto bräuchten die und sowas halt, ne? Sag mal, du bist jetzt 18 Jahre alt und 1,8 Millionen, das erschlägt ja jeden Menschen und mit 18 erschlägt es einen noch viel mehr. Was machst du denn jetzt damit? Also ich habe jetzt erstmal, also 75 Jahre lang könnte ich jetzt monatlich 10.000 Euro ausgeben. Wahnsinn! Und krieg jetzt mit 27 noch so einen Sparvertrag ausgezahlt. Meine Oma wollte, dass das was später ist. Also kommt doch was drauf irgendwann. Ja, das sind 900.000. Ah, wie bitte, das ist ja unfassbar. Du kriegst in 10 Jahren nochmal 900.000? Genau, ja. Also Mädels, schreibt uns bitte nicht, um Jens kennenzulernen. Wir reichen hier nichts weiter. Wir machen keine Kontaktbörse. Ja, mit Mädels ist momentan eh nicht so gut. Also. Ja. Aber jetzt im Ernst, was machst du damit? Ja, also ich habe jetzt erstmal, es hört jetzt doof und primitiv an. Also erstmal, ich habe mich jetzt erstmal, weil ich das immer schon mal wollte, ich wollte einfach mal wissen, wie das beim Arzt ist, wenn man direkt drankommt. Ne? Dass ich immer so lange warten muss. Also ich bin jetzt privat versichert. Und hab mir ein neues Auto gekauft, obwohl ich meinen Führerschein noch nicht hatte. Das heißt, ich stehe jetzt vorm Haus. Ich bin ja nur Autofan. Was für ein Auto hast du dir gekauft? Ein Mini Cooper. Ein Mini Cooper, na gut, das ist ja noch Gelände. Bescheiden, ja. Ja, was heißt bescheiden? Ich muss sagen, das wollte ich immer schon haben. Ja, ist auch schön, das ist okay. Aber ich dachte jetzt, du hättest dir da einen Jaguar oder sowas hingestellt. Nee, das ist nicht so mein Ding. Außerdem, ich bin eher so der Typ, der ein bisschen noch an. Also in den Fahrstunden, ich tue mich schwer damit, sagen wir es mal so. Also, ja, okay. Ja. So, und dann weiter? Ja, und dann habe ich jetzt zu meiner Mom schon gesagt, dass ich Deutschland verlassen will. Mhm. Und nach Spanien. Ein Häuschen. Ach. Und ja. In Spanien? Aber du kannst ja nicht nur in Spanien im Häuschen sitzen und nichts tun, oder doch? Also ich sag mal, natürlich, also ich bin auch kein Typ, der gerne nichts macht, aber ich möchte jetzt schon so ein bisschen, so eine zumindest ein Jahr lang einfach nur Strand, Sommer, Wetter und genießen ja. Und ich mache ja noch was. Also ich habe ja immer schon so viel mit Musik und Schreiberei gemacht und das kann ich sozusagen mein Hobby so ein bisschen ausbauen. Und mit Geld, man sieht es ja, ist ja leider so. Ich meine, die ganzen Produzenten, die sind ja nicht einfach so Produzent geworden. Was machst denn du bis jetzt beruflich? Was hast du gemacht? Ich habe jetzt hier in Köln im Montessori Gymnasium jetzt mein Abi gemacht. Ach so, frisch gebackener Abiturient. Ja. Jetzt ist das ja immer so, wenn, übrigens wollte ich noch sagen, das sei dir auch wirklich gegönnt, dass du mal ein Jahr einfach nur so rumhängst und finde ich völlig in Ordnung. Das können auch 2 Jahre sein. Dann schreibe ich auch mal so ein cooles Buch wie du. Dann wirst du schon irgendwann denken, ich fange jetzt an, irgendwas anderes zu machen. Aber was ich gerade fragen wollte, wer weiß das? Ja, das ist ganz spannend und zwar keiner außer du und meine Familie, weil ich habe tolle Freunde. Mhm. Und gute Freundinnen und ich möchte das nicht, dass sie das wissen, weil ich habe Angst, dass diese jahrelangen Freundschaften nur noch auf materielle Dinge runterreduziert werden und das will ich nicht. Die Gefahr besteht wirklich. Die Gefahr besteht wirklich, dass das alles dann durcheinander gerät oder dass neue Leute an dich herantreten, die letztendlich sich gar nicht für dich interessieren, sondern die sich für deine Kohle interessieren. Und da habe ich keine Lust drauf, ne? Also ich meine... Gut, es ist natürlich Luxus. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann jetzt jeden Tag mit einem Taxi zu meinen Freunden fahren, anstatt mit Bus und Bahn. Ne? Ja, aber das ist cool. Kannst du das denn jetzt so kaschieren, dass die nicht irgendwie Wind kriegen, nach dem Motto, irgendwas stimmt mit ihm nicht? Also mit dem neuen Auto konnte ich auf meine Eltern schieben. ja, es ist schwer, weil Portemonnaie ist natürlich jetzt immer dick. Ne? Ja. Aber gut, ich muss jetzt gucken. Also ich würde sagen... Ich versuche es jetzt weiter so zu halten und sollte es irgendwann rauskommen, werde ich schon verstehen, warum ich bin. Also ich meine, ich bin absolut kein geiziger Mensch, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Und ich werde auch 100% was spenden, das ist kein Thema. Aber ich möchte halt nicht diese jahrelangen Freundschaften, dass die jetzt so aufs Eis gelegt werden. Ja, kann ich gut verstehen. Wie ist das denn? Hängen dir nicht irgendwelche Bankberater schon im Nacken, die dir das aufschwatzen wollen und hier Aktien und so? Also ich habe von meiner Mama habe ich zwei Finanzberater zugesteckt bekommen und die wollten mir, anstatt mich zu beraten, wollte der eine auch, dass ich irgendwelche Aktien von irgendeiner Firma, ich kenne mich damit nicht aus, habe ich natürlich abgelehnt. Ja, hast du, wie hast du denn, wie hast du das Geld denn jetzt, wo ist das? Zwei Konten. Auf zwei Konten, einfach die Sparkasse. Sparkasse. Ja, vorsichtige Sparkasse. Finde ich auch vernünftig. Lass dir da bloß nichts einquatschen. Wir wissen, was für üble Dinge schon Finanzberater, nicht alle, es gibt auch tolle Finanzberater, aber da muss man schon vorsichtig sein, dass die dir das Geld nicht aus der Tasche rausziehen. Mensch, ja. Jens, was für ein Lebensglück. Weiß es zu schätzen. Weiß es wirklich zu schätzen. Das ist wirklich, und mach was doch. Und mach was doch. Ich wollte ganz kurz noch anmerken, und zwar an alle Leute, Champagner schmeckt nicht gut und Kaviar auch nicht. Ich hab's ausprobiert. Das ist ein Klischee. Gut, Jens. Ich danke dir und wünsche dir viel Glück für alles. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Friedrich Marquardt. Wir melden uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes und sonniges Wochenende und sage nochmal herzliche Grüße in die Hochwassergebiete, dass es nicht noch schlimmer wird. Alles Gute hier aus Köln. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.